Schwarzer Anzug, Lackschuhe, Tennissocken. Auf der Bühne stehen und einfach in die Menge rotzen. Mit Veganern ins Steakhouse gehen. Händchen halten mit Groupies, die nach AIDS aussehen. Auf der Verlobung deiner Ex, besoffen unterwegs. Und sie unauffällig fragen, was am Wochenende geht. Ey, mein nächstes Album einfach Detox nennen. Den Mund voller Essen haben und Beatbox senden. Mal einen Cheesy ohne Käse bestellen. Die ins Ohr flüstern, dass mir dein Mädel gefällt. High Five sagen und direkt danach die Hand senken. Cool Savage zum Geburtstag einen Kamm schenken. Bei schönem Wetter einfach draußen kacken. Messerstößel bitten, er solle kein Auge machen. Geld scheffeln, aber Secondhand tragen. Bei der Krankengymnastik nach Happy End fragen. Na. Wer sagt, das Leben wäre einfach? Viel zu viele Pläne sind gescheitert. Scheißegal, ich gehe immer weiter. Augen zu und benehmen wie ein High One. Oh. SDS schreien, sechs Dieter Bohlen. Auf der Autobahn links blinken, rechts überholen. Ne Flasche Gin trinken, gegen den Wind pinkeln. Auch mal ein Witz bringen über Sillas Blickwinkel. Einmal Nein sagen können zu den Eltern. Auto ohne Lappen und Motorrad ohne Helm fahren. Ferris MC sagen, er wär schön. Bei Todesstille furzen, in der Badewanne föhnen. Schlampen taufen, an der Tanke rauchen. Maskiert und bewaffnet in die Bank zu laufen. Mutten schlagen, einmal Rucksack tragen. Den Löffel wegschmeißen und die Suppe gabeln. Besoffen einen Joint kiffen. Und dann die Freundin von einem Freund ficken. Und vielleicht sogar den Freund ficken. Schwören und die Finger dabei kreuzen. Und falls man aufliegt, es immer noch verleugnen. Wer sagt, das Leben wäre einfach? Viel zu viele Pläne sind gescheitert. Scheißegal, ich gehe immer weiter. Augen zu und benehmen wie ein High One. Ich bin seit Tagen unterwegs. Ich hab seit Wochen nicht geduscht. Doch meine Haarfrisur, sie steht. Und trotzdem riech ich gut. Kein Hallo und kein Wie geht's. Aber Bruder, lass mich mal in Ruhe. Das hier ist Asozialität. Ich bin ein Heiwamm vom Beruf. Wer sagt, das Leben wäre einfach? Viel zu viele Pläne sind gescheitert. Scheißegal, ich gehe immer weiter. Augen zu und benehmen wie ein High One.